Erster Jahwe ist mein Licht und meine Rettung. Ich muss mich nicht fürchten. Jahwe schützt mein Leben. Ich muss keine Angst haben. Zweiter böse Menschen kommen zu mir. Sie wollen mir schaden. Meine Feinde werden stolpern und fallen. Dritter, wenn ein Herr gegen mich kämpft, habe ich keine Angst. Wenn Krieg kommt, bin ich ruhig und mutig. Vierter, ich bitte Jahwe um eine Sache. Ich möchte mein ganzes Leben in seinem Haus wohnen. Dort will ich Jahwes Schönheit sehen. Ich will seinen Tempel besuchen. Fünfter, Jahwe versteckt mich in einer Hütte, wenn Gefahr ist. Er schützt mich in seinem Zelt. Er stellt mich auf einen hohen Felsen. Sechster, ich werde meine Feinde besiegen. Ich werde im Zelt Opfer bringen. Ich werde Trompeten spielen. Ich werde Jahwe singen und musizieren. Siebter, höre, Jahwe, ich rufe laut zu dir. Sei gut zu mir und antworte mir. Achter, mein Herz sagt, Jahwe spricht, sucht mein Gesicht. Ich will dein Gesicht suchen, Jahwe. Neunten, verstecke dein Gesicht nicht vor mir. Sei nicht böse auf deinen Diener. Du hast mir immer geholfen. Verlass mich nicht, Gott, du bist meine Hilfe. Zehnter, mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber Jahwe nimmt mich auf. Elfter, Jahwe, zeige mir deinen Weg. Führe mich auf einem geraden Pfad. Das ist wichtig wegen meiner Feinde. Zwölfter, gib mich nicht meinen wütenden Feinden. Falsche Zeugen sprechen schlecht über mich. Sie sagen böse Dinge. Dreizehnter, ich bin sicher, dass ich Jahwes Güte sehen werde. Ich werde sie im Land der Lebenden sehen. Vierzehnter, warte auf Jahwe. Sei mutig und stark. Ja, warte auf Jahwe.